verspielt sind sie miteinander. Lieb und nett, aber auffallend unerotisch. Wir sind neugierig und wollen es jetzt wissen. Sind Jochen und Jana nun ein Paar oder nicht? Jochen ist für mich ein sehr, sehr guter Freund und ich kann unheimlich viel Spaß mit ihm haben. Und wir verstehen uns eigentlich so, wenn wir jetzt uns abends treffen, verstehen wir uns halt ziemlich gut und wir können auch eigentlich, glaube ich, ganz gut miteinander reden, aber... Was du meinst mit den Nachrichten, die du mir schreibst? Ist es mehr oder nur so als Freund? So spät, so spät. Wieder allein. Interessant, dass du das mit mir teilst. Soll ich, soll ich.